unsere aktuelle Staumeldung. Immer noch Stau auf allen Straßen im Innenstadtbereich. Viele falsch parkende Fahrzeuge behindern das genussvolle Radfahren auf vielen Straßen. Doch ist es bisher auf den Fahrradwegen noch zu keinem Stau gekommen. Also freie Fahrt nach wie vor für alle Radfahrer.